Madonna, Madonna, komm zu mir und lass mich länger nicht allein. Denn ich bin nicht gern allein und ich möchte bei dir sein. Ich war niemals so verliebt, Madonna, oh Madonna. Komm zu mir, ich hab dir so viel zu sagen. Tralalalalalala, tralalalalalala, tralalalalala, tralalalala, tralalalalala, tralalalala, tralalalalala, tralalalala. Komm heute Abend und stell dich ein, fühl die Sonne gegen Zähne, es wird sicher entzückend sein. Ach, diese Liebe so schön, ja, ja, ach, diese Liebe so schön, ach, diese Liebe so schön. Madonna, Madonna, komm zu mir und lass mich länger nicht allein. Denn ich bin nicht gern allein und ich möchte bei dir sein. Ich war niemals so verliebt, Madonna, oh Madonna, Madonna, komm zu mir, ich hab dir so viel zu sagen. Komm heute Abend und stell dich ein, bring die Sorge gegen Zehn, es wird sicher entzückend sein. Ach, diese Liebe so schön, ja, ja, ach, diese Liebe.